bevor ich inhaltlich beginne, möchte ich kurz die Gliederung des Vortrages vorstellen. Und zwar beginnen werde ich nochmal kurz mit dem Skizzieren meines Themas. Ich werde meine Thesen vorstellen. Darauf folgt eine Inhaltsangabe. Also ich setze keine Kenntnis voraus des Filmes, wobei ich davon ausgehe, dass die Geschichte in groben Zügen bekannt ist. Also ich denke, viele Leute haben sie, waren im Kino, versteht man mich? Ja, okay. Viele Leute waren im Kino, beziehungsweise wurde ja auch sehr viel darüber geschrieben, über den Film. Der dritte Teil wird ein bisschen ausführlicher sein. Ich habe mir ja auf eine spezielle Art und Weise Gedanken gemacht zu dem Film, nämlich auf der Grundlage von Überlegungen von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, wie sie sie im Kapitel Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug entwickelt haben. Und anhand dieser Vorüberlegungen möchte ich dann zu der eigentlichen Filmanalyse kommen. Und es wird auch, wie ihr seht, Filmausschnitte geben zur Veranschaulichung. Avatar spielte weltweit 2,78 Milliarden US-Dollar ein. Damit ist er weltweit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Man kann davon ausgehen, dass er eine breite Identifikationsfläche für ein großes, heterogenes Publikum bietet. Doch was zeichnet seine Faszination aus, abgesehen von der 3D-Technik, dass auf der ganzen Welt und in unterschiedlichen Kulturräumen Menschen in die Kinos gehen, um sich den Film von den blauen Wesen anzusehen? Welche Sehnsüchte weckt und welche Bedürfnisse bedient er? Der Blockbuster behandelt bedeutende Themen wie Naturbeherrschung oder das Verhältnis von Individuum und Kollektiv. Zweifelsohne, er zeigt einige ausgewählte Widersprüche des modernen Lebens, persönlicher Identitätsverlust, erodierte Gesellschaftsstrukturen, Krieg, Ausbeutung, Chauvinismus. Statt diese Antinomien bloß darzustellen und sie der Reflexion eines mündigen Publikums zu überlassen, entwirft er sogleich simple Antworten. Adorno und Horkheimer haben in der Dialektik der Aufklärung richtig festgestellt, dass alle Produkte der Kulturindustrie, Zitat, Assoziationsgleise vorzeichnen, so auch Avatar. Der Film will und soll unterhalten und gerade nicht zur Reflexion anregen. Zitat, der Zuschauer soll keiner eigenen Gedanken bedürfen, schreiben Horkheimer und Adorno zum Wesen der Unterhaltung. Wie wir sehen werden, will Avatar eine Utopie zeigen, also die Ahnung einer schöneren, einer besseren und einer gerechteren Welt. Ist aber dabei sehr einfallslos, gezeigt wird das Altbekannte, Unterdrückung des Individuellen durch das Allgemeine, Körperkult, Führerkult, Verherrlichung faschistoider gesellschaftlicher Tendenzen, Rückgriff auf Urmythen. Die Navi fungieren im Film als Vorbildmodell für eine gelungene Gesellschaft. Sie leben einfach und archaisch, integriert in die Umwelt. Naturbeherrschung wird präsentiert als ein symbiotisches Verhältnis zwischen Natur und Kultur. In manichäischer Weise werden die Menschheit und die Navi gegenübergestellt. Die Navi sind Teil der Natur, die Menschen sind ihre Feinde. Die moderne westliche Gesellschaft ist geprägt durch Sinnverlust, Rationalisierung und kolonialen Militarismus. Die Navi hingegen leben in Einheit mit sich, der Natur und einer Naturgöttin namens Awa. Die neue Form gesellschaftliche Synthese, also die Art und Weise, wie die Gesellschaft organisiert ist untereinander, wird gewährleistet durch einen allumfassenden natürlichen Datenspeicher als eine Art naturalisierte Technik. Auf den ersten Blick erscheint die Welt auf Pandora wie ein utopisches Paradies. Meine These ist jedoch, dass dieser Entwurf stets nur schöner Schein bleibt und die Versöhnung erzwungen ist. Inhaltliche Widersprüche werden zugunsten von einfachen und harmonisierenden Lösungen eingeebnet. Bei näherem Hinsehen ist die fantastische Welt auf dem fremden Planeten Pandora gar nicht paradiesisch. Ich komme jetzt zur Inhaltsangabe. Also der Film spielt im Jahr 2154 in der Zukunft und der Protagonist ist Jake Sully, das ist ein Kriegsveteran und der liegt also querschnittsgelähmt, man sieht ihn auch immer im Rollstuhl in dem Film, in einem Krankenhaus. Ihm wird das Angebot unterbreitet, an einem innovativen Forschungsprojekt auf dem Planeten Pandora teilzunehmen und er willigt auch ein, aufgrund, wie er sagt, der guten Bezahlung. Auf Pandora angekommen unterweist der Sicherheitschef des Militärs die Soldaten, Für die Menschen ist Pandora feindliches Gebiet. Ohne Gasmasken würden sie ersticken und Flora und Fauna sind für die Menschen extrem gefährlich. Außerdem wird Pandora von Humanoiden, das heißt also menschenähnlichen Ureinwohnern, Natives, den Na'vi bevölkert, die den Menschen äußerst feindlich gesinnt sind. Die Menschen sind auf Pandora, weil sie einen wertvollen Rohstoff, Unobtainium, also zu Deutsch das nicht zu bekommende, gewinnen wollen. Weil sie in der Atmosphäre Pandoras eigentlich nicht überleben könnten, wurde ein wissenschaftliches Projekt initiiert, mit dem hybride Körper geschaffen wurden. Und zwar aus menschlicher DNA und der DNA der Na'vi. Und das sind die sogenannten Avatare. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass man einen Na'vi hat und das ist eben nur der Körper und der wird gesteuert im Prinzip über das menschliche Nervensystem oder Gehirnsystem. Also es sind eigentlich Menschen mit der Identität eines Menschen im Körper eines Na'vi. Und sie sollen den Menschen helfen, Zugang zu den Ureinwohnern eben zu bekommen. Schon bald werden die Avatare, also eigentlich eben die Menschen in Gestalt der Na'vi, im Wald auf Pandora abgesetzt, um die fremde Gegend zu erkunden und Proben zu nehmen. Jake verlässt und verliert die Gruppe. Allein im Wald lernt er die Tochter des Clanführers namens Neytiri kennen. Eigentlich will sie ihn töten, weil sie Jake als Avatar erkennt. Sie erhält jedoch im letzten Moment ein göttliches Zeichen und nimmt ihn auf sein Drängen mit zu ihrem Clan. Dort wird entschieden, dass Jake ein Na'vi werden soll, was heißt, dass er praktisch in die Riten eingeführt wird und er lernt zu sprechen wie Na'vi und zu jagen und zu fliegen. Jake wird auch immer mehr zu einem Na'vi. Höhepunkt seiner Entwicklung ist ein Initiationsritus, er wird in die Gemeinschaft aufgenommen. Zeitgleich entwickelt sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und der Häuptlingstochter. Dadurch gerät er in einen Gewissenskonflikt. Er identifiziert sich immer mehr als Na'vi und mit der Natur Pandoras. Zeitgleich werden die Na'vi gewaltsam vertrieben von den Menschen und ihre Heimat, der Heimatbaum wird zerstört. Doch Jake will nicht aufgeben. Durch eine Heldentat wird er der Anführer des Volkes und kann die Na'vi mobilisieren, sich gegen die Zerstörung ihrer Heimat zur Wehr zu setzen. Schließlich können die Menschen in die Flucht geschlagen und zurück auf die Erde geschickt werden. Am Ende des Films entscheidet Jake, sein Leben als Mensch zu beenden, um als Na'vi vollends weiterzuleben. In einer spirituellen Zeremonie wird er mit Hilfe von Awa vollends in die Identität eines Na'vi überführt. So viel zur Inhaltsangabe. Wie ersichtlich wurde, ist Avatar im Prinzip ein großer All-in-One-Film. Er ist ein Selbstbedienungsladen, wie Georg Saeslin ihn genannt hat. Es ist so ein bisschen erneuertes Pocahontas-Märchen. Er bedient den Indianerkult. Es gibt den Rückgriff auf die griechische Mythologie, um eben die Geschichte um Prometheus und Pandora. Es gibt asiatische Kampfkunstszenen. Es ist ein bisschen Esoterik dabei und Spiritualität. Er ist Science-Fiction, er ist Abenteuer, er ist Fantasy. Eine heterosexuelle Liebesgeschichte ist natürlich ganz wichtig, dass die dabei ist. Er übt ein bisschen Kritik an der US-Regierung, er ist ein Anti-Western, er bedient anti-amerikanische Ressentiments und schließlich und letztlich erzählt er eine antikoloniale Geschichte. Insofern kann Avatar als gelungenes Produkt der Kulturindustrie angesehen werden, denn, Zitat, für alle ist etwas vorgesehen, damit keiner ausweichen kann, so Horkheimer und Adorno. Doch was ist eigentlich Kulturindustrie bzw. die Kritik daran? Zurück geht der Begriff auf Adorno und Horkheimer, wie sie ihn in der Dialektik der Aufklärung von 1944 geprägt haben. Ich halte es mal hoch, ich denke den meisten ist das bekannt. Und Kulturindustrie meint also die kommerzielle Vermarktung von Kultur. Dabei bezeichnet der Begriff eine bestimmte Form der Produktion, dem alle intellektuellen Inhalte unterworfen sind. Die Kultur im Kapitalismus ist wie alle Produkte rational kalkuliert und entworfen, um einen neuerlichen Absatzmarkt zu schaffen. Damit geht die Autonomie des Kunstwerkes und die des Künstlers oder der Künstlerin verloren. Die künstlerische Arbeit besteht nur mehr aus atomistischen Arbeitsschritten, welche die Kreativität einschränken. Das Individuelle und Besondere, das in den Arbeitsprozess Eingang finden könnte, verkümmert. Der kapitalistische Produktionsprozess, Zitat, begreift den Menschen nicht ein, so Siegfried Krakauer in Das Ornament der Masse von 1927. Siegfried Krakauer ist im Prinzip der erste Filmpsychologe, der sich auch viel mit der psychoanalytischen Filmtheorie beschäftigt hat. So nur das so am Rande. Die Autoren zeigen, dass sich die Kultur und damit die Gesellschaft an sich unter den Bedingungen kapitalistischer Vergesellschaftung verändert und von ihrem eigentlichen Zweck, nämlich den Bedürfnissen der Menschen zu dienen, abweicht. Naturbeherrschung, einmal eingesetzt, um die Menschen von Angst, Mythos und Aberglaube zu befreien, schlägt um in Kalkül, Planung, Effizienz und Kontrolle. Ziel ist es, die Menschen an die wahren Welt zu binden und sie zu Objekten zu degradieren, zu Konsumentinnen und Konsumenten, allein deren Kaufkraft zählt. Denn auch wenn die Produkte auf dem höchsten Stand der Technik produziert werden, so werden die Menschen doch stets mit den immer gleichen inhaltlichen Wiederholungen innerhalb immer gleicher Formate im Bann des Bestehenden gehalten. So verschieden kulturindustrielle Produkte auf den ersten Blick sein mögen, sie alle eint der Charakter des Immergleichen. Standardisierung, Stereotypisierung, Schematismus. Dazu ein Zitat. Gesund ist, was sich wiederholt. Ewig grinsen die gleichen Barbies aus den Magazinen, ewig stampft die Jazzmaschine. Bei allem Fortschritt der Darstellungstechnik, der Regeln und Spezialitäten, bei allem zappelten Betrieb bleibt das Brot, mit dem die Kulturindustrie die Menschen speist, der Stein der Stereotypie. So Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung. Wenn auch für jeden und jede ein Warenangebot existiert, 3D-Kino oder Film Noir, Emo-Fühlen oder Schlager-Trällern, King of Queens klotzen oder The Wire analysieren, die FAZ rezipieren oder konkret denken. Fest steht, Kultur heute schlägt alles mit Ähnlichkeit, Film, Radio, Magazine machen ein System aus. Das Angebot an Kulturprodukten richtet sich nicht nach Bedürfnissen der Konsumenten und Konsumentinnen, nur weil alle alles wählen können, wählen alle doch nur Waren, die sich von ihrer Struktur her gleichen. Dabei dienen, Zitat, emphatische Differenzierungen wie die von A- und B-Filmen, der Klassifikation, Organisation und Erfassung der Konsumenten. Dass der Unterschied der Chrysler von der General Motors Serie im Grunde illusionär ist, weiß schon jedes Kind, das sich für den Unterschied begeistert. Auch wieder aus der Dialektik der Aufklärung. Dies kommt einem Massenbetrug gleich, denn die Menschen wählen nur scheinbar aus unterschiedlichen Produkten, die doch immer die gleichen standardisierten Bedürfnisse evozieren. Kulturindustrie erscheint damit als Waren- und verwaltungsförmige Zurichtung des Denkens und Fühlens der Menschen. Die Menschen werden jedoch nicht unterdrückt oder dazu gezwungen, schon gar nicht von korrupten Industriebaronen. Wir instrumentalisieren uns selbst, indem wir uns in Kategorien der kapitalistischen Verwertbarkeit fassen. Dazu nochmal ein Zitat. Die Art, in der ein junges Mädchen das obligatorische Date annimmt und absolviert, der Tonfall am Telefon und in der vertrautesten Situation die Wahl der Worte im Gespräch, bezeugt den Versuch, sich selbst zum erfolgsadäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregungen hinein dem von der Kulturindustrie präsentierten Modell entspricht. Die intimsten Reaktionen der Menschen sind ihnen selbst gegenüber so vollkommen verdinglicht, dass die Idee des ihnen Eigentümlichen nur in äußerster Abstraktheit noch fortbesteht. Personality bedeutet ihnen kaum mehr etwas anderes als blendend weiße Zähne und Freiheit von Achselschweiß und Emotionen. Kultur wird zur Ware, indem allgemeine menschliche Verhaltensweisen wie Liebe, Freundschaft, Sexualität oder auch Abneigung von der Kulturindustrie aufgenommen und in einer Art und Weise dargestellt werden, die sich ökonomisch verwerten lassen. Eingebettet ist das Kapitel in Überlegungen zur Gestalt und Entwicklung der europäischen Aufklärung. Geflohen vor Nazi-Deutschland, das Ausmaß der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden ahnend, schreiben Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung. Nach dem Ersten Weltkrieg, sowie mit der Einsicht, dass von der Arbeiterbewegung keine emanzipatorische Revolution zu erwarten war, sah man sich in einer prekären und ausweglosen Situation. Zitat: Warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art der Barbarei versinkt, so Adorno und Horkheimer im Vorwort. Der Grund liege, so die Autoren, in der Selbstzerstörung der Aufklärung. In ihrem negativen Verhältnis zum Mythos und zur Mythologie, was einer unterdrückenden Abspaltung gleichkommt, läuft die Aufklärung Gefahr, wiederum in Mythos umzuschlagen. Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal, heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Eher ist von einem Doppelcharakter zu sprechen. Moderne Rationalität und Mythos sind miteinander verwoben. Der Mythos enthält schon aufklärerische Momente und Aufklärung, die nur um ihrer selbst willen betrieben wird, schlägt in Mythologie um. Diese Gedanken entstehen vor dem Hintergrund der vollends entfalteten Rationalität in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die auf Systematik, Logik und Empirie ausgerichtete Naturwissenschaft besitzt die einzig gültige Deutungsmacht. Die Vernunft, einst eingesetzt, um die Menschen von Aberglaube und unhinterfragten Autoritäten zu befreien, ist nur mehr Herrschaftsmittel. Die Wissenschaft wird eingesetzt, um zu standardisieren, zu subsumieren, zu töten. Industrie und Technik zeigen ihr wahres, nämlich stets ambivalentes Gesicht. Mit dem Einsatz von Technik können sich die Menschen von den Fesseln ihrer Naturhaftigkeit befreien. Die gleiche Technik wird auch eingesetzt, um zu vernichten oder Kriege zu führen. Die Herrschaft, die der Mensch gegenüber der Natur ausübt, fällt auf den Menschen zurück, als Gewalt gegen sich und gegen andere. Am Ende regiert nur mehr die instrumentelle Vernunft in einer heillos entzauberten und vollkommen verwalteten Welt, so Adorno in den Dissonanzen von 1956. Das Buch stellt den Versuch dar, den Anspruch, mit dem die Aufklärung angetreten ist, nämlich die Menschheit zu befreien, zu verteidigen und fortzusetzen. Mit der Aufklärung, gegen die Aufklärung, soll sie einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Zusätzlich Absicht war es, den Menschen zu dem zu verhelfen, was ihnen eigentlich zustünde: Freiheit von wirtschaftlichen Zwängen, Glück und ein individuell erfülltes Leben. Die Kulturkritik der kritischen Theorie ist deshalb im Rahmen einer umfassenden Gesellschaftskritik zu sehen. Mit der Kritik an der Kulturindustrie ging es Adorno und Horkheimer um eine Kulturanalyse, die sich an nichts weniger als an der Überwindung des Bestehenden ausrichtet. Außerdem wollten sie an einem emphatischen Begriff der Kultur festhalten. Denn indem die Kulturindustrie immer nur das zeigt, was ohnehin ist, gelingt ihr eine Verdopplung der Realität. Die Wirklichkeit wird lückenlos erfahren, selbst die Ahnung, dass das Leben auch anders sein könnte, wird nicht zugelassen oder verdrängt. Das ist nach Karl Marx klassischerweise Ideologie. Durch das Abbild der Realität enthält das kulturindustrielle Produkt Wahrheit, zugleich aber auch falsches Bewusstsein, weil es über das, was eh schon ist, nicht hinauskommt und es in positivistischer Manier als das einzig Wahre ausgibt. Durch Ideologiekritik kann falsches Bewusstsein enthüllt und Wahrheit freigelegt werden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, was hat das alles mit Avatar zu tun? Der Vortrag möchte die ideologischen Inhalte in Avatar deuten. Er möchte in Erfahrung bringen, was vorher vielleicht auch nur latent wahrgenommen wurde und nicht erkannt wurde, wie zum Beispiel politische Implikationen. Adorno charakterisierte Filme als Chiffre gesellschaftlicher Tendenzen. Siegfried Krakauer sprach von Filmen als Tagträume der Gesellschaft. Ähnlich dem Unbewussten kann man sich das vorstellen, dass sich im Traum ein Weg ins Bewusste bahnt, kann ein Film tiefer liegende sozialpsychologische Dispositionen nach oben bringen. In verdichteter Form kann ein Film gesellschaftspolitisch bedeutende Themen und aktuelle Probleme beschreiben. So wie ich meine eben auch Avatar. Mit der folgenden Analyse möchte ich mich also im Prinzip an eine Traumdeutung wagen. Die verkehrte Welt auf Pandora. Zwischen Avatar und der kritischen Theorie gibt es überraschenderweise Berührungspunkte. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft ist bei beiden Themen die Naturbeherrschung durch Technik sowie die Utopie einer Versöhnung von Mensch und Natur. Der Fokus der Analyse liegt also auf Szenen, die diese Berührungspunkte veranschaulichen. Beginnen möchte ich deshalb mit der Natur und ihrer Darstellung in Avatar. Avatar ist ein technisches Meisterwerk, das in weiten Teilen ausschließlich am Computer generiert wurde. Durch den Einsatz des Motion-Capture-Verfahrens wird ein nie zuvor erlebtes Gefühl der Plastizität vermittelt. Das 3D-Kino hat Überwältigungspotenzial und bedient einen ausschweifenden Eskapismus. Die neue Ästhetik bedient Effekte, Sensation und Verherrlichung der Oberfläche, der Kulturindustrie inhärente Eigenschaften. Doch der Umstand, dass hier eine Naturlandschaft präsentiert wird, die künstlich mit Hilfe von Computern generiert wurde, verweist auf den für den Film konstitutiven Widerspruch. Mit Hilfe einer ausgefeilten Technik wird eine Welt entworfen, die sich gerade von einer Welt der Hochtechnologie ideologisch absetzt. Mittels einer ausgefeilten Computertechnik wird einer von archaischen Elementen durchsetzten Gesellschaft gehuldigt. Die Navi sind, im Gegensatz zu den Menschen, unmittelbarer Teil der Natur. Durch ein besonderes Detail in ihrer Physiognomie, ihren Haarzopf, können sie sich mit der Flora und Fauna auf Pandora vernetzen. Die zappelnden Fasern, die sich am Ende ihres Haarzopfes befinden, erinnern dabei an Lichtleiterkabel. Durch das Anstöpseln oder Einklinken mit ihrem Zopf an Bäume oder Tiere bilden sie mit der Natur eine synaptische Einheit. Dabei besitzt die Natur eine eigenartig biologisch-pandoranische Eigenschaft. Und welche das ist, die schauen wir uns mal an. Und zwar wird die im folgenden Clip erklärt. Und ich würde euch bitten, sofern das geht, von der Lautstärke her, dass man mal auf die Filmmusik achtet. Das ist nämlich wichtig. Diese Bäume sind den Umutikaya so heilig, wie wir es uns kaum vorstellen können. Also mal ehrlich, hier braucht man nur einen Stock in die Luft zu werfen und der landet garantiert auf irgendeinem heiligen Fahnen oder sowas. Nein, ich rede nicht einfach bloß von irgendeinem heidnischen Voodoo-Zauber, sondern von etwas ganz Realem, etwas Messbarem in der Biologie dieses Baumes. Und was genau soll das sein? Wir glauben zu wissen, dass eine wie auch immer geartete Form von elektrochemischer Kommunikation zwischen den Wurzeln der Bäume existiert. Wie die Synapsen zwischen Nervenzellen. Jeder Baum hat zehntausende Verknüpfungen mit den Bäumen, die um ihn herum sind. Und der Baumbestand hier auf Pandora beträgt 10 hoch 12. Was viel ist, nehme ich an. Das sind mehr Verknüpfungen als im menschlichen Gehirn. Verstehen Sie das? Das ist ein Netzwerk. Es ist ein globales Netzwerk und die Navi haben Zugang dazu. Sie können Daten hoch und runterladen. Zum Beispiel Erinnerungen an Orten wie den, der eben von Ihnen zerstört worden ist. Ja. Also wie man sieht, es ist im Prinzip so eine materialistische Grundlage, also alles ist elektrochemisch messbar. Ist die Natur auf Pandora kollektives Gedächtnis, es ist Wissensspeicher, Heimat und vor allen Dingen Heiligtum. Die Navi huldigen einer weiblichen Gottheit, ähnlich der Vorstellung einer Mutter Natur mit dem Namen Awa. Und Awa wiederum kommuniziert mit den Navi über Naturereignisse, die durch die weiße Schamanin Sahik, das ist die geistige Führerin der Navi, gedeutet wird. Dazu schauen wir uns auch noch eine Szene an, und zwar in der treffen sich Jake und Neytiri, also die Clan-Tochter, zum ersten Mal. Und da ist es wichtig, darauf zu achten, wie Jakes besondere Position eigentlich in Szene gesetzt wird. Und auch hier wäre wieder die Filmmusik wichtig, also da gibt es eine Filmmusik natürlich. Und genau, es ist auch, da seht ihr sozusagen Jake jetzt als Avatar, also es ist jetzt kein Mensch mehr, sondern eben ein Navi. Also nur, sonst irritiert es vielleicht, wenn man das nicht kennt. Na gut, wenn ich wie ein Kind bin, dann, naja, vielleicht kann ich was von dir lernen. Himmelsmenschen können nicht lernen, nicht sehen. Dann bring mir bei, wie man sieht. Hey, hey, warte doch, können wir nicht mal reden? Sag mal, wo hast du unsere Sprache gelernt? Dr. Augustin Schule? Du bist wie ein Baby. Versagt du dich? Ich brauche deine Hilfe. Du solltest nicht hier sein. Dann nimm mich mit. Nein, geh zurück. Nein. Geh. Geh zurück. Gerade. Komm. Komm. Die Filmsequenz ist im Prinzip eine Schlüsselszene, um zu verstehen, welches Verhältnis die Na'vi zur Natur haben, und sie veranschaulicht die Autorität, die Awa innehat, also die Naturgöttin innehat. Eigentlich ist Neytiri ja genervt in dem Moment von Jake, also sie will ihn zurückschicken, sie sagt, du solltest nicht hier sein, geh zurück, Himmelsmenschen können nicht lernen und sie können nicht sehen, also Himmelsmenschen werden im Prinzip die Menschen genannt von den Na'vi. Doch dann eben, nachdem sie ein Zeichen bekommt in Form eines Naturereignisses, entschließt sie sich dazu, Jake mit zu ihrem Clan zu nehmen, und dort wird dann eben entschieden, er wird aufgenommen in die Gemeinschaft, er soll ein Na'vi werden. Und letztendlich wird er ja dann auch der Anführer des Volkes, da werde ich aber später noch was dazu sagen. Und wie man eben gesehen hat, das ist irgendwie sehr mystisch aufgeladen, diese Szene. Also sie spricht ja auch abwechselnd in eben der Sprache der Menschen und dann auch wieder in der Na'vi-Sprache, was nochmal so diesen mystischen Aspekt dieser Szene betont. Und gleich zu Beginn macht der Film hier einen Gegensatz auf, der sich im Prinzip komplett durch die Handlung ziehen wird, nämlich Jake steht für die Kultur und Neytiri hingegen für die Natur, und die Vereinbarkeit beider Momente scheint undenkbar. Dazu passt auch sein Name, also Sully im Englischen heißt besudeln, beflecken, also da entsteht so ein Bild, dass im Prinzip Jake symbolisch für die Menschen stehen, die die Unschuld von Pandora nehmen. Alles Böse, alles Gefährliche kommt von außen, und allerdings diese Dichotomie eben so zu unterscheiden zwischen Kultur und Natur und das nicht zusammenzudenken, ist im Prinzip irreführend, weil die Menschen sind genauso Naturwesen wie die Na'vi Kulturwesen sind. Fassen wir nochmal zusammen, die Natur auf Pandora ist ein alles umspannendes Netzwerk und ein synthetischer Wissensspeicher, an dem die Na'vi organisch teilnehmen können. Weil jeder und jede dazu individuellen Zugang hat, stellt es traditionelle Wissenshierarchien in Frage, ähnlich des Internets. Die heilige Natur besitzt unumstößliche Autorität, die durch eine Schamanin gedeutet wird. Die Szenen, in denen Awa den Na'vi als Naturereignis erscheint, haben geradezu messianisch schicksalhaften Charakter. Von Anfang an wird Jake von Awa als der erkannt, als der er sich später für die Na'vi erweist, als Anführer, der das Volk im Kampf gegen die Menschen anführen wird. Untermalt wird dies durch eine von sphärischen Klängen geprägte Filmmusik, die ihre Aufgabe gut erfüllt, Emotionen zu evozieren. Man weiß in dem Moment genau, dass etwas Besonderes im Gange ist. Oder mit den Worten Horkheimers und Adorno ausgedrückt, durchweg ist dem Film sogleich anzusehen, wie er ausgeht. Wer belohnt, bestraft, vergessen wird, und vollends in der leichten Musik kann das präparierte Ohr nach den ersten Takten die Fortsetzung raten und fühlt sich glücklich, wenn es wirklich so eintrifft. Zu kritisieren gibt es hier viel, einmal die Personifikation der Natur sowie die Ineinsetzung von Natur und Göttlichem, die es ja im Prinzip unmöglich macht, die Natur zu verändern oder auch nutzbar zu machen. Außerdem wird die Natur essentialisiert, ihr wird ein Wesen zugeschrieben, und dabei eben grundsätzlich die Frage, die komplexe Frage ignoriert, was überhaupt Natur ist oder was überhaupt Kultur ist. Auch das Verfahren, Naturereignisse zu deuten und auf dieser Grundlage politische Entscheidungen zu treffen, also eben man bekommt, also Neytiri bekommt dieses Zeichen mit den herabschwirrenden Samen, und das bedeutet dann für sie, sie muss ihn mitnehmen. Und auf der gleichen Grundlage wird dann eben im Clan auch entschieden, dass er aufgenommen wird in die Gemeinschaft. Also auch das Verfahren, Naturereignisse zu deuten und auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen, ist zu kritisieren als Vorbild für eine politische Entscheidung, dient ein esoterisches Verfahren, an dem nur wenige ausgewählte Personen beteiligt sind. Die Deutung der Natur und Ausrichtung danach zeigt die Na'vi als abhängig von Aberglaube und Schicksalsgebundenheit. Die positive Darstellung solcher Verfahren zementiert und legitimiert ihre Hilflosigkeit gegenüber der äußeren Natur. Was im Film als demütige Haltung dargestellt wird, stellt in Wahrheit den Rückgriff auf den Mythos dar. Abhängigkeit von Natur, Glaube und Angst. Im nächsten Kapitel schauen wir uns jetzt an, wie die Na'vi die Natur beherrschen. Und dazu möchte ich zum Einstieg gleich einen Filmclip zeigen. Da ist es einfach nur wichtig, darauf zu achten, wie die Na'vi ein Tier dressieren oder zureiten. Hm. ruhig, mein Kleiner. Ballet, Balkon. Okay. Ruhig, Kleiner. Also diese Szene ist praktisch eingeordnet in so mehrere Abfolgen von Szenen, wo es darum geht, eben, dass er reiten lernt und fliegen lernt und eben schon aufgenommen ist in die Gemeinschaft der Navi. Ihr habt es gesehen, also beim Zureiten eines Pali, nennen die diese Tiere, wenden die Navi ihre Verbindungstechnik an, mit der sie sich mit den Tieren vernetzen. Ab dem Moment der Fusion kann Jake den Atem, den Herzschlag und die Gliedmaßen des Tieres wahrnehmen, als gehörten sie zu seinem eigenen Körper. Und wie man eben auch gesehen hat, die Dressur eines Tieres erfolgt dann eben nicht durch Zwang, Gewalt oder Zähmung, sondern über eine symbiotische Einheit unter der Führung des Navi. Das Verhältnis der Navi zur Natur erscheint als eines, das weder von Gewalt noch von Herrschaft geprägt ist. Im Gegenteil, es ist eher ein Geben und Nehmen. Dies kommt einer naiven Verklärung des Kultur- und Naturverhältnisses gleich, denn die Herrschaft über die Natur impliziert immer Gewalt. Im Film werden zudem zwei Arten von Gewalt unterschieden. Einmal eine, die notwendig ist, die einen Sinn hat und von den Navi ausgeübt wird, sowie sinnlose Gewalt, die die Menschen anwenden, weil sie die Natur nicht wertschätzen. Die Navi töten Tiere nur, wenn sie sie töten müssen, dann meistens auf der Jagd und mit ihren bloßen Händen. Also ihr werdet das gleich sehen, die wenden halt einfach Pfeile an, aber letztendlich so das eigentliche Töten ist im unmittelbaren Kontakt mit den Tieren. Das Töten eines Tieres muss einen Sinn haben, der sich in den Einklang des Ganzen einfügt. Sehen wir jetzt gleich mal. Ich versuche, diese tiefe Verbindung zu verstehen, die dieses Volk mit dem Wald hat. Sie spricht von einem Netzwerk von Energie, die durch alles fließt, was lebt. Sie sagt, alle Energie ist nur geborgt und eines Tages müssen wir sie zurückgeben. Und im Gegensatz eben dazu steht, wie gesagt, das sinnlose Töten eines Tieres und die Ignoranz der Menschen gegenüber der Natur auf Pandora. Kommuniziert wird damit, dass nicht die Natur per se bedrohlich ist, was der Realität entspräche. Also die Flora und Fauna, wie gesagt, ist eigentlich extrem gefährlich für die Menschen, sondern die Natur auf Pandora wird erst zur Gefahr, wenn die Menschen sich ihr gegenüber unachtsam und sich wie Eindringlinge verhalten. Doch das Leben in der Wildnis ist ein steter Kraftakt und impliziert, Tiere zu töten. Dass die Navi dabei ein Gebet sprechen, ist für das erlegte Tier wohl zweitrangig. Ein feierliches Gebet beim Töten eines Tieres harmonisiert vielleicht den Gewaltakt, aufheben kann es ihn aber nicht. Zu suggerieren, dass das Leben in der Wildnis in irgendeiner Weise ausgeglichen ablaufen könnte, ist eine Projektion. Folgt man der dominanten Erzählstruktur, dann ergibt sich eine manichäische Trennung. Die Navi betreiben gute Naturbeherrschung im Sinne der Bewahrung und Erhaltung der Natur, die Menschen dagegen böse, weil sie sinnlos töten, die Natur ausbeuten und zerstören. Doch die Naturbeherrschung aufzuspalten in eine gute und in eine schlechte, destruktive Seite ist falsch, denn beides sind Momente ein und desselben Prozesses. Die Unterscheidung ist ideologisch, weil das getrennt wird, was zusammengehört und was eine Reflexion über Naturbeherrschung mit einbeziehen sollte. Die Dialektik der Herrschaft des Menschen über die Natur. Der Film nimmt zwar eine offensichtliche Antinomie auf, der Mensch droht auf lange Sicht die Natur durch deren Beherrschung so stark zu verändern, dass er seine eigene Lebensgrundlage gefährdet und zerstört, obwohl er doch Teil derselben ist. Doch was sich eigentlich nur widerspruchsvoll darstellen lässt, weil es in der Realität einen Widerspruch gibt, wird zugunsten einer Verklärung der Natur aufgegeben. Um den Menschen mit der Natur zu versöhnen, muss sie vermenschlicht werden. Die Tiere auf Pandora haben Seelen und tragen Namen, werden auch geschlechtlich unterschieden. Die Natur ist personifiziert als Mutter Erde mit dem Namen Awa. Dies führt uns zu der Frage, wie die Menschen in ihrem Verhältnis zur Natur oder auch zu ihrer eigenen Natur gezeigt werden. Ganz anders als die Navi, die sich die Natur unmittelbar erschließen, ist das Leben der Menschen von Technik bestimmt und über Technik vermittelt. So ist eine Reise nach Pandora nur möglich, weil die Menschen ein Verfahren entwickelt haben, Lebewesen in einen Kälteschlaf zu versetzen, um sie dann nach Jahren wieder aufzutauen. Sie ernähren sich von künstlich aufbereiteter Astronautennahrung, was auch sehr, finde ich, lustneutral irgendwie dargestellt wird. Also man sieht einmal Jake mit so einem Napf, sage ich jetzt mal, ja, es ist auch kein Teller irgendwie mit oder wo er an einem Tisch sitzt oder so, sondern er hat da irgendwie so einen Napf und löffelt dann diese Astronautennahrung rein. Die Menschen kremieren ihre Verstorbenen im Gegensatz zu den Navi auch sehr schnöde mit einer Nummer versehenen Sarg ohne jegliche Trauerfeier. Das Leben der Menschen ist durch Distanz, Entfremdung und instrumentelle Zweckgebundenheit charakterisiert. Der menschliche Umgang mit der Technik ist unvernünftig, was sich darin äußert, dass sie sie einsetzen, um zu zerstören und zu töten. Dazu möchte ich auch wieder einen kleinen Clip zeigen, und zwar werdet ihr da jetzt den finalen Kampf sehen zwischen Jake und dem Sicherheitschef der Army. Und diese Szene im Prinzip besiegelt dann den Sieg der Navi über die Menschen. Und da ist es wichtig, darauf zu achten, einfach mal auf die optische Gegensätzlichkeit zwischen den beiden Kontrahenten. Komm nur! Das ist Miles, der Sicherheitschef, und das ist dann eben der Häuptling oder der Anführer, eben Jay. Hey Sally, was ist das für ein Gefühl, die eigene Rasse zu verraten? Denkst du, du bist einer von denen? Dann wach mal wieder auf. Thank you. habe da abgebrochen, weil klar ist, was passiert. Er wird natürlich sterben. Wir haben da auch gerade recht schönes Avatar-Programm gesehen, also wenn das vielleicht aufgefallen ist. Also da liegt praktisch in einer Verbindungskammer, so wird es genannt, eben der Soldat Jake als Mensch, und draußen ist er im Prinzip als Avatar ein Navi. Und wenn die Verbindungskammer eben, oder also die Verbindung getrennt wird oder zerstört wird, in dem Moment versucht es ja dann der Sicherheitschef auch, dann klappt er im Prinzip auch in seiner Rolle als Navi zusammen. Aber er wird dann auch gerettet, keine Sorge. Also es geht alles gut aus. Diese Szene habe ich aber eigentlich aus einem ganz anderen Grund gewählt, nämlich die zeigt, dass man, also es wurde oft geschrieben, dass der Film technikfeindlich ist, und ich würde eben sagen, dass man das mitnichten tun kann. Also der Film ist nicht technikfeindlich und propagiert auch nicht ausschließlich das quasi authentische Leben oder das archaische Leben von Indigenen. Der finale Kampf zwischen Jake und dem Sicherheitschef verdeutlicht noch einmal präzise, was der Film stattdessen will. Den Triumph guter Technik über böse Technik, also auch hier wieder so eine manichäische Trennung. Beide Figuren, Jake und Miles, symbolisieren in dieser Szene die Natur, Kultur, Hybridität, die den Film prägt. Also Miles hat man ja gesehen, er kämpft in einem fast 4 Meter hohen mobilen Panzeranzug, wird er genannt, und er verkörpert also in dieser Szene die technisierte Natur als ein Cyborg. Der mobile Panzeranzug ist eine künstliche Ergänzung und Erweiterung seines Körpers. Seine Rolle symbolisiert in dieser Szene das unvernünftige Verhältnis des Menschen zur Technik, die eingesetzt wird, um zu zerstören. Jake dagegen verkörpert die fortschrittliche und positive Seite von Technik. Er ist ja auch in dieser Szene als Avatar ein technisches Produkt, also es ist ja nicht organisch oder sowas. Er ist ein künstlich generierter Humanoid. In seiner Identität als Navi ist er jedoch auch Teil der Natur. Damit stellt er die Versöhnung von Natur und Technik dar. Der Sieg über Quaritch ist der Sieg angeblich guter oder vernünftiger über böse Technik. Der ganze Film ist geprägt durch diese manichäische Gegenüberstellung. Zum Beispiel das Netzwerk, auf das die Navi zurückgreifen können, ist eine Art von Technik, die nutzt und neue Möglichkeiten eröffnet. Demgegenüber steht die entfremdete menschliche Zivilisation, deren Umgang mit Technik von stählerner Instrumentalität geprägt ist und durch den Film stets eine moralische Anklage erfährt. Mit der Art der Darstellung der Menschen weist James Cameron das Publikum auf eine gesellschaftliche Tendenz hin, die er zwar richtig erfasst, wie ich meine, aber falsch auflöst. Die Menschheit setzt ihr technisches Wissen nicht ein, um, Zitat, das Paradies auf Erden heute oder morgen tatsächlich zu ermöglichen, so Adorno in der Vorlesung zur negativen Dialektik von 1966. Sondern die Technik ist zum Selbstzweck geworden, das Potenzial, das ein vernünftiger Umgang mit der Technik bereithalten könnte, ist verspielt. Nicht die Menschen beherrschen die Natur, sondern die Technik beherrscht das Verhältnis von Mensch und Natur. Das ist ein Gedanke, der auf Überlegungen von Walter Benjamin beruht. Ich werde später nochmal das im Fazit auch aufnehmen. Vorerst schauen wir uns aber das Leben im Paradies noch einmal genauer an. Nämlich dort zu leben, im Prinzip erfordert einen intakten Körper. Jede Navi müssen, um als vollwertiges Mitglied in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, eine Prüfung bestehen, nämlich einen Ikran zu fliegen. Es ist der Initiationsritus des Clans. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt gleich genauer an. Die Szene hat einen relativ langen Vorlauf. Dazu werde ich auch gleich noch was sagen. Ihr könnt eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall darauf lenken, wie winzig die Navi in diesem Vorlauf im Vergleich zu den Schluchten und Bergen auf Pandora wirken. Yippee-yay. Sieg! Soll er lernen zu fliegen. Wie du gelernt hast. Du hast nur eine Chance, Jake. Woher weiß ich, dass er mich wehrt? Er wird versuchen, dich zu töten. Na toll. Okay, ich wiederhole das nochmal am Ende, weil es eben wichtig ist. Also, sie sagt, also du musst jetzt deinen Ekran wählen und er fragt sie zurück, wo, also es geht natürlich um seinen Ikran und er fragt sie zurück, woher weiß ich, dass er mich will oder dass es meiner ist. Und dann sagt sie, er wird versuchen, dich zu töten. Also das ist sozusagen der Dialog da und dann fängt halt eine Action-Szene an. Das habe ich dann rausgeschnitten natürlich. Ich würde gerne nochmal, bevor ich was zu der Szene eben sage, gerne nochmal was zu der Ästhetik des Films eben sagen, beziehungsweise ich habe ja gesagt, achtet auf die tiefen Schluchten und also ich meine, dass das halt eben in dem Moment vollkommen der vollständigen Überwältigung dient. Also man sieht halt diese gewaltigen Kameraschwenks über Bergketten und tiefe Schluchten und diese Szene zelebriert eigentlich auch relativ lange, ein bisschen langweilig, wie ich auch finde, die Weite und Fulminanz der Naturlandschaft auf Pandora. Und das Individuum, also hier die Navi, verschwinden eigentlich angesichts dieser Größe der Berge und der Schluchten. Also die Darstellung der Natur steht eben ganz eindeutig im Vordergrund und verdeutlicht nochmal so den mystischen Charakter der Geschichte. Siegfried Garkauer hat schon 1947 ob solcher Filme richtig festgestellt, menschliche Wesen werden zu Anhängseln von Urlandschaften. Jetzt zur Szene, also da fällt ja auf, eben anders als oben beschrieben, ist hier der Akt der Naturbeherrschung in dieser Szene keine harmonische Angelegenheit. Im Gegenteil, es gibt eine Chance. Diese bedeutet entweder den totalen Verlust, nämlich des eigenen Lebens, also man stirbt dabei, oder eben ein Navi, also Jake in dieser Szene, besteht eben die Mutprobe und wird dann anschließend in den Clan aufgenommen. Eine Alternative dazwischen gibt es nicht. Also es gibt entweder den Tod oder er ist dann halt ein vollwertiges Mitglied. Und hier drängt sich natürlich die Frage auf, wie die Navi mit Mitgliedern ihres Clans umgehen, die nicht fähig sind, sich solch einer Situation zu stellen. Also körperlich oder geistig Beeinträchtigte zum Beispiel. Natürlich wird diese Frage in einem Actionfilm, in einem Abenteuerfilm nicht weiter verhandelt. Doch denkt man die in diesem Film propagierte Lebensphilosophie weiter oder konsequent weiter, dann fällt auf, dass sie einen nicht zu leugnenden Zynismus birgt. Das Leben auf Pandora erfordert einen gesunden und starken Körper, Alte, Kranke und Gehandicapte haben in einer Welt, die extreme körperliche Belastungen einfordert, keine Chance. Doch dem Publikum wird das Leben auf Pandora wie ein Paradies und wie ein riesiger Abenteuerspielplatz präsentiert. Reiten auf Palis, fliegen auf Ikrans. Auf Pandora ist niemand entstellt, verwundet oder hässlich. Gerade die Häuptlingstochter Neytiri besticht durch ihre anmutige Schönheit. Mit Krakauer gesprochen werden in Avatar, Zitat, Preislieder auf die Körperkultur gesungen. Der ganze Film ist geprägt von Bildern mit schönen und starken Körpern. Stets wird, Horkheimer und Adorno zitierend, das Begehrte immer wieder exponiert, den Busen im Sweater und den nackten Oberkörper des sportlichen Helden. Was passieren soll, ist natürlich eine möglichst lückenlose Identifikation, also man will so sein wie er oder wie sie in dem Moment. Doch der Aspekt, dass nur gesunde und mutige Navi überleben können, die eine körperliche Prüfung nach der anderen bestehen müssen, verweist auf einen inhärenten Widerspruch. Das Leben auf Pandora ist eben nicht paradiesisch in dem Sinne, dass alle Menschen, egal welcher Fasson und körperlicher oder geistiger Verfassung, ihren Platz finden können. Es ist eben gerade keine besonders milde oder solidarische Gesellschaft. Im Gegenteil, die Glorifizierung der Natur fordert ihren Tribut, die natürliche Barbarei der Auslese. Der Gedanke nämlich, dass auch körperlich beeinträchtigte Menschen durch Assistenz am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, ist ein zivilisatorischer. Das Leben in der Wildnis dagegen ist gemeinhin so hart, dass Clans ihre Mitglieder, die nichts zum Gemeinschaftsleben beitragen können, sterben lassen müssen. Das behinderte Individuum oder das Individuum an sich ist dem allgemeinen Zweck ausgeliefert. Eine emanzipierte Gesellschaft jedoch würde einen Zustand verfolgen, Zitat, in dem man ohne Angst verschieden sein kann, wie Adorno in der Minima Moralia ausführt. Doch die Navi sind von einer wünschenswerten Gesellschaft weit entfernt. Das soll die nächste Szene zeigen. Da ist es einfach so relativ klar, achtet auf einmal die Führerfigur, das ist Jake natürlich in dem Fall, und dann auch, wie die Navi darauf reagieren. Die Himmelsmenschen haben uns eine Botschaft gesagt. Wo ist der Tuterofan? Dass sie sich alles nehmen können, was sie wollen. Und dass niemand sie aufhalten kann. Aber wir schicken ihnen auch eine Botschaft. Fliegt so schnell, wie der Wind euch nur tragen kann. Einer, die spielt Noel will. Ruft die anderen Clans herbei. Ayololo Alam Hepensi Babu. Sagt ihnen Toruk Maxo, ruft sie zu sich und fängt sie heraus. Toruk Maxo. Ihr fliegt jetzt mit mir. Bei uns etwas. Meine Brüder. Was Muka. Schwestern. Was Muka. Und dann zeigen wir den Himmelsmenschen, dass uns der Willi vor euch. Dass sie sich nicht alles nehmen können, was sie wollen. Nun von Hepensi. Und dass dies, ich zähle, unser Land ist. Genau, also ich wiederhole das nochmal, was er gesagt hat, weil es relativ wichtig ist, auch zum Verständnis der Szene. Also er hat gesagt, die Himmelsmenschen haben uns eine Botschaft gesandt, dass sie sich alles nehmen können, was sie wollen und dass niemand sie aufhalten kann. Aber wir schicken ihnen auch eine Botschaft, wir zeigen den Himmelsmenschen, dass sie sich nicht alles nehmen können, was sie wollen und dass dies unser Land ist. Also den ihr da gesehen habt, ich habe schon gesagt, ist eben Jake, der sich da durch eine Heldentat im Prinzip so als Anführer erwiesen hat für die Navi. Und der jetzt, also die nächste Szene ist dann praktisch der Kampf gegen die Menschen. Und wie ihr gesehen habt, also die Navi legen im Prinzip ihr Schicksal und ihr Leben in seine Hände und folgen ihm treu. Jakes Figur antwortet hier natürlich auf ein zutiefst regressives Bedürfnis, nämlich die Sehnsucht nach einem starken und glaubwürdigen Führer um den man sich scharen kann. Auch die filmische Konzeption, dass es Awa ist, die ihn dazu auserwählt, also wir haben das vorhin gesehen, macht seine Entwicklung zu Messias umso willkürlicher und unberechenbarer. Solche Tendenzen im Film wussten schon Adorno und Horkheimer zu kommentieren. Nicht zu jedem soll das Glück einmal kommen, sondern zu dem, der das loszieht, vielmehr zu dem, der von einer höheren Macht dazu designiert ist. Natürlich wird die Gemeinschaft da nicht befragt, ob sie den Kampf praktisch gegen die Menschen, ob sie in den Kampf gegen die Menschen ziehen will. Denn es ist ganz selbstverständlich, dass sie der Aufforderung Jakes, der jetzt Toruk Maktou ist, das ist sein Name, folgen. Es gibt hier eigentlich keine Trennung mehr zwischen dem Interesse des Individuums und dem allgemeinen oder einem allgemeinen Interesse. Was zählt, ist nicht die Unversehrtheit des eigenen Lebens, sonst wäre es ja auch möglich zu fliehen, auch wenn das den Verlust der Heimat bedeuten würde. Doch bevor der angestammte Lebensraum aufgegeben und den kolonialen Absichten der Menschen überlassen wird, entscheidet man sich für einen Krieg, in dem der eigene Tod billigend in Kauf genommen wird. Das, was Jake von den Navi erwartet, nämlich blinde Gefolgschaft und die Bereitschaft, sein Leben zu opfern, nimmt er auch für seine eigene Person in Kauf, den Märtyrertod. Der Identitätszwang von Besonderem und Allgemeinen wird zelebriert, das Individuum, das nicht verallgemeinerbare, opfert sich und sein Leben einem allgemeinen Zweck. Zum antikolonialen Impetus, der da ja so rausscheint oder durchkommt in dieser Szene, ist nur so viel zu sagen, dass es natürlich ideologisch ist, gegen den zerstörerischen und ausbeuterischen Kapitalismus das vermeintlich Authentische der Völker in Stellung zu bringen und das Recht auf einen angeblich angestammten Lebensraum zu verteidigen. Denn anstatt einer Ideologie, die nur Völker und deren eigenes Land kennt, beziehungsweise polemisch zugespitzt, die nur ihr eigenes Blut und ihren Boden kennt, wäre es fortschrittlich, einmal eine Gesellschaft zu denken oder zu zeigen, sich vorzustellen, die eben durchlässig ist für ihre Mitglieder und keine ausschließenden oder einschließenden Nationengrenzen kennt. Wir bekommen in der Kulturindustrie das vorgesetzt, was wir schon kennen. Zitat, die Kulturindustrie bietet als Paradies denselben Alltag wieder an, so geschrieben in der Dialektik der Aufklärung. Ja, das letzte Kapitel habe ich genannt, der mit sich identische Held oder warum Jake ein Navi werden will. Soll ich mal eine kurze Pause machen, damit sich das... Nee. Jakes Rolle lädt den Zuschauer und die Zuschauerin zu unmittelbarer und positiver Identifikation ein. Durch die Art und Weise, wie er dargestellt wird, kann das Publikum stets, Zitat, die Möglichkeit festhalten, dass es selber auf der Leinwand gezeigt werden könnte, so Adorno und Horkheimer. Jake besticht nicht durch herausragende charakterliche Merkmale, sondern eher durch seine Durchschnittlichkeit. Mit den Worten Horkheimers und Adornos ausgedrückt, in seiner Ubiquität ist er von vornherein seine eigene Kopie. Jake steht exemplarisch für den entfremdeten und vereinzelten Menschen in der Moderne. Er ist ein querschnittsgelähmter Kriegsveteran. Die Gesellschaft, die er die seine nennt, hat keine Verwendung mehr für ihn, auch wenn seine Zukunft materiell abgesichert ist. Also er bekommt die Zusage auf neue Beine und auch, dass er eigentlich Pandora auch verlassen kann, aber er will das ja nicht. Es scheint, dass jemand, der sich über 5 Jahre in einen Kälteschlaf begibt wegen eines gut bezahlten Jobs auf einem fremden, äußerst gefährlichen Planeten, auf der Erde nichts zu verlieren und niemanden zu verlassen hat. Die Reise nach Pandora ist die Suche nach Sinn, weil Jakes Leben keinen hat. Zu Anfang des Filmes sagt er auch, ich bin nur ein Frontschwein, das bereut, wieder in irgendeinem Drecksloch gelandet zu sein. An seiner Biografie tritt das destruktive Moment moderner Technik deutlich hervor. In einem Krieg hat er beide Beine verloren. Die Option dagegen, ein Navi zu sein, übt von Anfang an eine ungeheure Faszination auf ihn aus. Er hat beide Beine, die er benutzen kann, ist körperlich gesund und fit. Als Navi erlebt er ein ganz neues Körpergefühl. Während der Marine Jake die Welt nur aus der Distanz von seinem Rollstuhl aus betrachten kann, ist ihm als Navi alles möglich. Jagen, laufen, springen, kämpfen. Als Mitglied in der Gemeinschaft der Navi macht er zudem ganz andere Erfahrungen als die, die sein bisheriges Leben charakterisieren. Er ist eingebettet in den sozialen Zusammenhalt und übernimmt als der Führer Toruk Maktou eine wichtige Funktion. Im Gegensatz zu seiner Identität als Mensch weiß Jake in seiner Identität als Navi, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Für die Sache des Volkes zu kämpfen. Das vermittelt Sinn und Sicherheit, er wird gebraucht. Um ganz in dieser Identität aufzugehen, wird Jake am Ende des Films vollends in die Identität eines Navi überführt. Awa, also die Naturgöttin, leistet diese Verbindung von Körper und Geist, die Menschen mit dem Avatar-Programm 1 getrennt haben. Das wollen wir uns mal anschauen, die Szene. Das ist auch die letzte schon. Wichtig ist mir, und da bitte ich euch besonders darauf zu achten, wie zum einen Jake als Mensch gezeigt wird, also das ist ganz kurz am Anfang, und dann eben als Navi, wobei das dann eigentlich auch gleich das Ende ist. Vielleicht auch den Gesichtsausdruck, den letzten oder so, ist vielleicht ganz interessant. Also, das hier ist wohl mein letztes Videolog. Denn was heute Nacht auch geschieht, ganz egal, ich werde nicht mehr hier zurückkommen. Ich gehe mal los. Ich will nicht zu spät auf meiner Party sein. Es ist mein Geburtstag. Jack Sunny meldet sich ab. Wieder die Samen und so, also Awa ist überall. War jetzt nicht so ein ausdrucksstarker Gesichtsausdruck. Ich hatte das anders in Erinnerung. Also worum es mir geht, ist einfach, man hat da ganz gut, finde ich, gesehen, also dass Jake einfach als Mensch behindert ist und im Rollstuhl sitzt und sich von diesem Leben verabschiedet und auch froh ist, sich von diesem Leben zu verabschieden. Er spricht von seinem Geburtstag und genau, am Ende sieht man dann eben die zwei Körper, also er als Mensch und dann er als Navi, und das wird dann wunderbar irgendwie zusammengeführt. Das ist dann auch das Finale, das war die letzte Szene in dem Film, und ich finde einfach, das Perfide daran ist, es ist ja auch der Höhepunkt der Geschichte, im Prinzip diese Verwandlung, ist die Botschaft daran. Also es ist besser, in einem autoritären und stark hierarchisch geprägten Volk zu leben, als das Leben eines Menschen zu führen. Und es wird also nochmal auch an der ganzen Konzeption des Filmes veranschaulicht. Er ist in seiner Rolle als Navi ein Avatar. Und ein Avatar ist im Prinzip ein virtueller Stellvertreter. Das heißt, dass er, also dass Jake als Navi im Prinzip, so ist die Botschaft, ein Leben führt, von dem wir alle träumen oder von dem wir alle träumen sollen. Und so wie er ist, so wie er lebt, sollen wir alle sein wollen, oder das ist wie, wird wie ein Traum ausgelegt, wie eine Utopie. Und sei der Wunsch eben noch so regressiv und autoritär. Ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen. Und zwar durch die Analyse konnte der reaktionäre Charakter des Films herausgestellt werden. Die gesellschaftliche Ordnung der Navi ist alles andere als liberal oder demokratisch. Im Gegenteil, sie als positive Utopie zu propagieren, nimmt billigend in Kauf, dass faschistoide gesellschaftliche Tendenzen verherrlicht werden. Das zeigt sich in Aspekten wie Einheit des Volkes, bedingungslose Gefolgschaft, charismatische Führergestalt und Verteidigung des eigenen Bodens gegenüber imperialistischen Eindringlingen. Avatar stellt sich als kitschiger Heimatfilm heraus. Er bedient die regressive Sehnsucht nach ursprünglicher Einheit und dem Zurückspulen der Zivilisationsgeschichte. Während die liberale Welt sich den Menschen aus möglichst vielen Abhängigkeiten befreien will, verfolgt der Film die Mission, die vermeintlich natürliche Einheit zwischen Mensch und Natur wiederherzustellen. Doch was als Natur bzw. durch Naturmetaphern beschrieben wird, also Gehirn, Synapsen, Netzwerk und so weiter, ist bei näherer Betrachtung eigentlich ein von der Technik geprägtes Bild. Das Einstöpseln der Zöpfe kennen wir von einem USB-Stick, den man an einen Rechner anschließen kann. Das Hoch- und Herunterladen von Informationen ist das Prinzip einer technischen Datenübertragung und die Natur als Netzwerk erinnert an das weltweite Internet. Es ist zwar nicht falsch, davon auszugehen, dass der Film das einfache Leben in der Natur propagiert, doch das Bild, das die Natur als quasi technisch präsentiert, zielt nicht auf eine Verdrängung oder gar Abschaffung der Technik, sondern strebt eine quasi natürliche Variante an. Die Navi haben als Lebewesen und als Gesellschaft das erreicht, was auch die Menschen anstreben sollen. Die Versöhnung von Natur und Technik, von Natur und ihrer Beherrschung. Doch die Vorstellung, dass die Natur eine Versöhnung leisten könne, ist falsch. Denn nur der Mensch kann auf das Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Natur reflektieren und sich um Versöhnung bemühen. Dabei darf jedoch nicht Natürlichkeit, was auch immer das ist, zum eigentlichen Ziel erklärt werden. Eine Alternative kann nur entwickelt werden, wenn die Zerrissenheit des Menschen zwischen Sinnlichkeit und Verstand, zwischen Natur und Kultur mitbedacht wird. In dem Bild einer organizistischen Gesellschaft oder Gemeinschaft, sowie das eines Gemeinschaftswahns, wie es Avatar zelebriert, behauptet sich die unversöhnte Natur in falscher Gestalt. Wahres versöhnendes Denken oder Handeln könnte nach Karl Marx nur eine Harmonisierung der Natur und die Naturalisierung des Menschen bedeuten. Auch bei Walter Benjamin finden wir die Idee einer naturversöhnenden Technik. Die beherrscht nicht die gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern kommt im Einklang mit der Natur zur Anwendung. Die Tendenz der Technik, Natur auszubeuten, so Walter Benjamin, muss dem Potenzial der Technik zu befreien weichen. Bei Avatar wird zwar auf Technik an sich und ihren Gebrauch nicht verzichtet, sonst wäre ja ein solcher Film gar nicht möglich. Gleichzeitig zementiert er aber die Regression mit den neuesten Mitteln. Avatar ist deshalb Ideologie, weil er, mit Siegfried Krakauer gesprochen, den Menschen wieder fester mit der Natur verketten will, indem er den Rückzug auf mythologische Sinngehalte zelebriert. Die Rationalität, die seine Form begründet, wird dazu verwendet, um auf der inhaltlichen Ebene Mythos und ein faschistoides Gesellschaftsmodell zu etablieren. Für Walter Benjamin wäre dies klassisch, Zitat, eine Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. So Benjamin im Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Deutlicher kann die Verschränkung von Mythos und Aufklärung nicht aufscheinen. Gesellschaftlich gesehen stellen die Navi keine wirkliche Alternative dar, in der ein besseres Leben, größtmögliches soziales Glück und größtmögliche Freiheit realisiert werden könnte. Bei näherem Hinsehen ist ihre Welt eben kein, Zitat, Traumreich eines besseren gesellschaftlichen Lebens, wie Adorno und Ernst Bloch eine Utopie beschreiben. Mit den Navi als Vorbild ist keine, Zitat, Veränderung des Ganzen oder etwas, was völlig anders sein könnte, angestrebt. Im Gegenteil. Abermals sind, und mit diesem Zitat möchte ich meinen Vortrag beenden, die Menschen vereidigt auf die Welt, wie sie ist. Dankeschön.